Fangen wir an, komm! Jetzt haben sie verloren. Oh, der Fischminister. Läuschen. Das ist mein Läuschen. Ali kommt's nicht. Au, au. Jawohl, Fischmann. Oh, ja. Schon wieder Punkt. Einmal. Wo ist der Punkt? Trotz Hans einen Punkt gemacht. Bei Hans ist der Punkt. Ja, da war kein Zaffen.